grünen Gras und sende lange meinen Blick nach oben, nach oben. Von Grillen rings umschwirrt und unterlass von Himmels Bläue wundersam umwoben, von Himmels Bläue wundersam ziehen dahin durchs Tier.